Diese vom Vernichtungswillen diktierten Worte seien jenen ins Stammbuch geschrieben, die so gerne von einer Schuld Deutschlands sprechen möchten, weil der Frieden nicht früher zustande gekommen ist. Die deutschen Freimaurer konnten durch solche Ausbrüche satanischen Hasses allerdings nicht überrascht werden, war es doch einer der ihrigen, Bruder Isaac Adolf Trémieux, seinerzeit französischer Justizminister, der denselben Gedanken schon vor mehr als einem Menschenalter ausgesprochen hat. Die Absicht der Logen ist, Deutschland zu vernichten. Und dieser Bruder Isaac Trémieux wusste sehr wohl, was er sprach. War er doch Begründer der Alliance Israélite Universelle und überdies zugleich auch souveräner Großkommandeur des Supreme Conseil, also Hochgradmaurer des 33. Grades, mithin einer von den Wissenden, einer von jenen 300 Männern, die nach Walter Rathenau die Welt beherrschen und die Weltgeschichte machen. Dass es sich tatsächlich um Logenpläne handelt, wird bestätigt durch eine Havas-Meldung vom 19. Dezember 1917, die den Aufruf der obersten Behörde der französischen Freimaurerei veröffentlicht. Es heißt dort, Frankreich blutet für die Befreiung aller Völker, auch der feindlichen. Die Forderung nach Elsass-Lothringen ist darum eine Forderung des vergewaltigten Rechts. Elsass-Lothringens Wiedergewinnung ist darum ein Symbol der Sicherheit und des Heiles. Darin liegt das klare Eingeständnis, dass von Seiten Frankreichs der Krieg für freimaurerische Ideale geführt wurde. Von deutscher freimaurerischer Seite wurde nun versucht, die französischen Staatsmänner Bruder Poincaré, Bruder Clemenceau, Bruder Briand, Bruder Delcassé und so weiter von sich abzuschütteln. Man bestritt einfach ihre Zugehörigkeit zur Freimaurerei. Da sie jedoch durch Professor Dr. Schiemann und neuerdings durch den Schweizer Karl Heise, der vorzüglich unterrichtet ist, bestätigt wird, liegt kein Grund zu irgendwelcher Richtigstellung vor. Es mag ja sein, dass jene Männer solchen freimaurerischen Körperschaften angehören, die vom deutschen Großlogenbund nicht anerkannt sind. So blieb beispielsweise dem Supreme Conseil der Großloge von Frankreich bisher die deutsche Anerkennung versagt, desgleichen der großen Nationalmutterloge von Frankreich und seine Kolonien. Aber dies ist kein Grund, sie nicht als Freimaurer gelten zu lassen. Tatsache ist, dass alle oder fast alle Staatsmänner und Minister Frankreichs Logenbrüder sind, teils niederen, teils höheren Graden angehören und stets den Willen der Loge auszuführen haben. Durchaus zutreffend urteilt daher der badische Beobachter, wenn er sagt, wenn Ribaud, wenn Lord Cecil, wenn Wilson sich über die Kriegsziele äußern, sind dies immer nur vorgetäuschte Kundgebungen ein und desselben internationalen Logentums. Dass viele von diesen Staatsmännern, wie zum Beispiel Bruder Poincaré, ein stark gemakeltes Vorleben aufweisen, spielt in der Französischen Republik offenbar keine Rolle. Ist jener durch die Suezkanalgeschichte stark belastet, so ist Bruder Clemenceau seinerzeit als Panamist entlarvt worden und Bruder Briand, dessen Vater ein gutgehendes Stundenhotel besaß, wuchs in einer Umgebung auf, in der man sich weniger von sittlichen, umso mehr aber von klingenden Erwägungen leiten ließ. Aber nicht allein Ministerposten, auch alle sonstigen einflussreichen und einträglichen Stellen werden in der Republik der Gleichheit, Freiheit und Brüderlichkeit vorzugsweise von Freimaurern besetzt. Auch zahlreiche hohe Militärs sind Freimaurer, wie zum Beispiel der Großmeister Bruder Prenier, der als Divisionsgeneral mit der Führung eines Armeekorps betraut war. Wie ein anderer Freimaurer, Bruder de Bière, Präsident des Großorients von Frankreich, wurde jüngst zu Studienzwecken nach Elsass-Lothringen entsendet. Der Deputierte der französischen Kammer, Bruder Jonin, ebenfalls in den Suezkanalbetrug verwickelt, wurde als Oberkommissär von Frankreich und England nach Griechenland geschickt, wo er den rechtmäßigen König entthronte und den Verräter Bruder Venizelos als Diktator einsetzte. Und warum dies? Weil König Konstantin sich standhaft geweigert hatte, auf die Seite der Entente zu treten und Deutschland den Krieg zu erklären. Widerspricht denn dieses brutale Vorgehen nicht ganz und gar dem Wesen der Freimaurerei? Im Gegenteil. Stellt doch das oberste Gesetz ihrer Freiheit die Hauptforderung auf, dass niemand mehr sich regen dürfe, als insoweit es der Freimaurerei, dem König aller Könige, dem Zaren aller Zaren genehm ist. Dies sind die ureigensten Worte des Bulletin de Grand Orient de France 1889-1890 und des Bulletin de Grand Orient de Belgique 1911-1912. Hat man sich einmal mit dieser Grundwahrheit der französischen Freimaurerei vertraut gemacht, dann begreift man erst ihren wahnwitzigen Hass gegen den Hohenzollern Wilhelm II., der von den Freimaurern nichts wissen wollte und genug hatte an jenen Erfahrungen, die sein Großvater, Kaiser Wilhelm I. mit der französischen und sein Vater, Kaiser Friedrich III. Mit der deutschen Freimaurerei gemacht hatte. Der Zusammenbruch des Deutschen Reiches wurde in französischen Kreisen vielfach vorausgesagt und angekündigt. so zum Beispiel in dem 1912 erschienenen bekannten Buche »Der Untergang des Deutschen Reiches – Die Schlacht auf dem Birkenfelde« von dem Major de Gevrieux, prophezeit darin, dass Deutschland mit dem dritten und letzten Hohenzollernkaiser durch das vereinte Zusammenwirken von Frankreich mit Russland, England und Belgien vollständig zugrunde gehen werde. Es scheint fast so, als gehörte Sivrieux zu den halb eingeweihten Brüdern, deren Fehler man benutzte, um die großen, schwerfälligen Massen der Bevölkerung langsam an den Gedanken eines furchtbaren Krieges zu gewöhnen. Dieses Vorbauen, Andeuten und Prophezeien, dieses Hereinziehen eines angeblich unabwendbaren Schicksals entspricht durchaus der Eigenart der Freimaurer, die ihre eigenen Taten zunächst als Schicksalsfügungen hinzustellen suchen, um sich dann, wenn alles gut abgelaufen ist, in die Brust zu werfen und die niederen Grade mit Schaudern und Entsetzen zu erfüllen. Seht, auch dies ist unser Werk. Man muss zugestehen, die Rollen waren nicht übel verteilt. Major de Civrieux hatte das von der Weltloge beschlossene Schicksal der Hohenzollern in die Form eines Kriegsromanes der Zukunft zu kleiden. Die berühmte Madame Savigny, das bevorstehende tragische Ereignis im österreichischen Kaiserhaus zu prophezeien, und die Madame Lorenza bekam eine ganz besondere Aufgabe, die sie in ihrer Art auch glänzend gelöst hat. Doch kehren wir von diesen Vermutungen auf den Boden der rauen Wirklichkeit zurück. Der jüdische Hochgradmaurer Bruder Isaac Cremieux, 33. Grad, setzte bereits 1870 einen Preis von 1 Million Franken aus auf den Kopf des Hohenzollern Wilhelm I. Die Tatsache der Aussetzung eines Kopfpreises wird von Moritz Busch bestätigt und auch von den deutschen Freimaurern nicht abgeleugnet. 10 Pariser Logen wollten damals überdies Wilhelm, Moltke und Bismarck von ihrem freimaurerischen Gerichtshof ziehen. Ähnliches geschah nun auch im Weltkrieg. Diesmal wurde die Bewegung erwiesenermaßen von der Pariser Loge de Avantgarde eingeleitet, worauf der ganze Chor der freimaurerisch geleiteten Zeitungen einsetzte.